Der Januar 1973 war ein guter Zeitpunkt, um ein neues Leben zu beginnen. Mein schriftstellerisches Leben hatte mehr oder weniger aufgehört. Mein dritter Roman wanderte seit 4 Jahren von einem New Yorker Verlag zum anderen. Und so hatte meine neue Idee viel Platz zum Wachsen. Die einzig wirklich unangenehme Konsequenz war die Tatsache, dass ich mich offen zu einer Organisation bekennen musste, die allgemein verachtet wurde. Alles, was erfunden ist. Eine Begegnung mit dem Schriftsteller Harry Matthews. Von Michael Reitz. Als ich im Jahr 2011 den Roman »Mein Leben als CIA« des amerikanischen Schriftstellers Harry Matthews für mich entdeckte, hatte ich schon einiges von diesem Autor gelesen. Seine bis dahin erschienenen Geschichten, Dichtungen und Romane waren vorwiegend originelle Sprach- und Erzählexperimente, die das Narrative selbst zum Gegenstand machten, mit Perspektiven spielten und den Leser zum Komplizen einer meist raffiniert verschachtelten Story machten. Das hatte mir immer gefallen. Aber »Mein Leben als CIA«, erschienen im Jahr 2005, machte mich regelrecht zu einem Harry-Matthew-Bewunderer. Gekonnt spielte er dort mit dem Genre des Insider-Romans, der angeblich aus dem Inneren der Geheimdienste berichtet, um gleichzeitig immer wieder durchblicken zu lassen, dass bei aller Authentizität das Ganze frei erfunden sei. Matthews war niemals CIA-Agent oder gar Leiter ihrer Zweigstelle in Paris, wie in dem Roman behauptet wird. Zudem hatte ich ihn auf einer Lesung in Berlin gehört, bei der er mit seinen Wortspielen und charmanten Versuchen, Deutsch zu sprechen, seine Zuhörer zum Lachen gebracht hatte. Ich versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen, denn ich wollte mehr von ihm wissen, ihn genauer kennenlernen. Eine Rolle spielte dabei sein bewegtes Leben, von dem ich auf der Website der London Review of Books gelesen hatte. Matthews, Harry, Schriftsteller und Übersetzer. Geboren 1930 in New York als einziges Kind reicher Eltern. Studiert zunächst Musik, wird jedoch zur US-Marine eingezogen. Lernt auf einem Heimaturlaub Niki de Saint-Falk kennen. Eine französischstämmige Amerikanerin, die später eine berühmte Bildhauerin wird. Der knapp 20-Jährige brennt mit ihr durch. Die Eltern wollen ihn enterben. Flucht nach Paris, Beendigung des Studiums. Arbeitet jedoch nicht als Musiker, sondern übersetzt englischsprachige Literatur. Erste schriftstellerische Versuche, sowohl in Englisch als auch Französisch, bleiben zunächst erfolglos. Der Durchbruch kommt in den 70er Jahren durch die Aufnahme in Oulipo, einer internationalen literarischen Avantgardistentruppe mit Sitz in Paris. My ideal reader is me. I feel that the essence of writing is communication. Der ideale Leser meiner Sachen bin ich selbst. Ich meine damit, dass die Hauptsache beim Schreiben Kommunikation ist. Mein Ziel besteht darin, den Leser bereits während meiner Arbeit einzubeziehen in meinen Prozess des Lesens und Schreibens. Dadurch bekomme ich das Gefühl, dass jeder Satz, jeder Absatz und der Klang der Sprache die Teilnahme des Lesers am Prozess meines Schreibens beinhaltet. The sound will elicit in the reader a participation in the act of composition. Ein amerikanischer Schriftsteller in Paris. Das gab es also immer noch, mehr als 80 Jahre nach Hemingway und Fitzgerald. Sie nahm meinen Arm. Rein zufällig hatte sie erfahren, dass ich CIA war, ein für die französische Spionageabwehr arbeitender Kollege ihres Mannes hatte meinen Namen auf einer Liste amerikanischer Agenten gesehen. Mit 41 träumte ich noch immer davon, dass man mich für offen und gut hielt, für wunderbar ehrlich. Und zweifellos auch für ehrlich wunderbar. Es tat weh, für einen Spitzel gehalten zu werden. Wo sich Harry Matthews jetzt aufhielt, das ging aus den Informationen nicht hervor. Nächster Ansatz, die Gruppe Oulipo. Zufällig kannte ich einen von ihnen, den Briten Alistair Brodsky, Leiter des Paterphysikmuseums in London. Auf meine Bitte sandte er mir Mailadresse und Telefonnummern von Harry Matthews. Paris, New York, Key West und sogar Berlin. Denn Harry Matthews, der Zeit seines Lebens immer mehrere Wohnsitze hatte, reist auch im Alter immer noch gerne und viel. Als ich auf meine Mails wochenlang nichts höre, fasse ich mir ein Herz und wähle seine Pariser Telefonnummer. Nichts. Ich versuche es mit der zweiten Nummer in Lançon-Vercourt, einem französischen Voralpendorf. Auf Französisch meldet sich eine Frau. Ich stammle, dass ich neben Deutsch nur Englisch und Spanisch spreche. Der Hörer wird weitergereicht. In astreinem Spanisch sagt ein junger Mann, Harry konnte sich nicht melden, aber er wird das in den nächsten Tagen nachholen. Es dauert noch einmal 3 Monate, bis ich endlich, kurz bevor ich die Hoffnung aufgebe, eine Mail von ihm erhalte. Wir können uns treffen, heißt es da endlich. Ich war in der letzten Zeit mehr im Krankenhaus als alles andere. Was haben Sie denn von mir gelesen, wenn ich fragen darf? Macht es Ihnen etwas aus, mich anzurufen, jetzt, wo Sie schon so lange warten mussten? Bis dann, immer der Ihre, Harry. 10 Minuten später rufe ich ihn an. In einer Mischung aus Erstaunen und Belustigung fragt er mich, warum wollen Sie mich denn sprechen? Weil ich neugierig bin auf einen Schriftsteller, der seine Agentengeschichte aufschrieb, antwortete ich. Oder sie so perfekt erfindet, dass sie von vielen Menschen bis heute für bare Münze genommen wird. Okay, ich schicke Ihnen meine Adresse in Paris. Übermorgen wäre mir am liebsten. Wollen wir uns zum Mittagessen treffen? Du willst? Cigarette? Sure. Chez Patrick, ein kleines Restaurant im 6. Bezirk zwischen Rue du Bac und Boulevard Saint-Michel. Wir sitzen draußen, denn erstens ist es sehr voll und außerdem dürfen wir hier rauchen. Wie jeder sieht, sagt Harry Matthews mit einer von mir erbetenen Zigarette in der Hand, habe ich mir vor langer Zeit das Paffen abgewöhnt. Ein paar Häuser weiter wohnt er, in einer der teuersten Gegenden von Paris. An einem kleinen Tisch sitzt er mir nun gegenüber, stilvoll gekleidet, ohne Krawatte, aber mit Einstecktuch in der Jacketttasche. Gleich zu Beginn versuche ich, die Frage des Honorars zu klären und bin dermaßen nervös, dass mir der klassischste aller deutsch-englischen Fehler passiert. Ich verwechsle become und get. Übersetzt sage ich etwa, wann und in welcher Höhe wollen Sie zu einem Gehalt werden? Harry Matthews verzieht gespielt schmerzvoll das Gesicht und schenkt aus der Weißweinflasche ein. Hier, trink erst mal ein Glas, dann klappt das auch wieder. Als ich ihn mit Mr. Matthews anrede, lacht er. Ist das typisch deutsch? Zusammen Mittagessen und trinken und trotzdem noch mit dem Nachnamen anreden? Prost, Michael. I have a lot of questions. I wrote down, I think, 35. That's fine. Du hast mal gesagt, dass dir die Vorstellung am liebsten ist, der Leser würde eines deiner Bücher vor Wut aus dem Fenster werfen, um dann die Treppe herunterzulaufen und es unten wieder aufzusammeln. Ist das immer noch so? Nicht ganz. Aber natürlich ist es eine Tatsache, dass ich mit meinen frühen Büchern vor allem die Erwartungen der Leser durchkreuzen wollte. Diese Romane sollten das leisten. In gewisser Weise trifft das auch noch auf meine späteren Arbeiten zu. Insofern, als am Ende eines jeden Buches der erfolgreiche Putsch gegen die ursprüngliche Idee steht. Wenn der Leser da mitgeht, erkennt er am Ende des Buches, dass alles anders ist, als er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Das mache ich in jedem meiner Bücher. Der Leser wird damit konfrontiert, dass der Text kein Abbild einer anderen Realität ist, sondern dass er in den Prozess des Schreibens und Lesens mit hineingezogen wird. Anders ausgedrückt, du musst immer darauf gestoßen werden, dass du etwas Erfundenes liest und keine autobiografischen Erfahrungen in Romanform. Der Leser als Teil eines Spiels, das sich Literatur nennt und dessen Regeln er zu kennen glaubt. Bei den meisten Texten von Harry Matthews geht es um Erwartungshaltungen des Lesers, literarisches Vorwissen, Kenntnisse in allen möglichen Stilen und Genres, mit denen der Autor spielt. Doch tatsächlich lädt Harry Matthews zu einer Fahrt ins Blaue ein, während der Leser eine geführte Stadtrundfahrt erwartet hatte. Eine Art von Literatur, wie sie aus dem magischen Realismus der lateinamerikanischen Autoren bekannt ist, von Julio Cortázar etwa oder Borges. Always when I read this kind of literature, I try to use my brain. Immer wenn ich diese Art von Literatur lese, springt mein Lesergehirn an und sagt, ah, diese Spur kenne ich doch, das Symbol wieder nicht, benutzt deinen Verstand. Einzige Realität ist die der Erzählung selbst. Imaginationskraft und Autonomie des Lesers stehen dabei an oberster Stelle. Insofern ist es vollkommen nebensächlich, ob der 80-jährige Autor, der mir jetzt gegenüber sitzt, tatsächlich für die CIA gearbeitet hat oder nicht. Die Erzählung ist einfach gut. Ich habe mich gerne aufs Glatteis führen lassen. In »Mein Leben als CIA«, Chronik des Jahres 1973, autobiografischer Roman, wird die Geschichte einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung erzählt. Der wohlhabende, gut aussehende Ich-Erzähler und Frauenheld mit Namen Harry Matthews wird von der Pariser Schriftsteller- und Künstlerszene für einen Agenten der CIA gehalten. Je mehr sich der Erzähler gegen diesen Verdacht wehrt, desto beharrlicher glaubt seine Umwelt, in diesen Dementis den besten Beweis für seine Agententätigkeit zu finden. »Die Leute denken, dass du für den CIA arbeitest«, erklärte Enrique. »Zeig ihnen, dass sie recht haben. Mach dir die Rolle zu eigen. Der Erfolg ist garantiert. Glaub mir, angesehene Männer werden dir schmeicheln und nachlaufen, um Informationen zu bekommen, die du überhaupt nicht besitzt. Vielleicht bezahlen sie dich sogar dafür. Und wenn jemand weiß, wie man sich das, was sie hören wollen, aus den Fingern saugen kann, dann du. Und denk an all die Frauen, die nur darauf brennen, mit einem echten Spion ins Bett zu gehen. Gib dir ein paar einfache Regeln«, fügte Enrique hinzu. »Beobachte, wie du dich normalerweise im Umgang mit anderen verhältst und überleg dir, was du daran in einem verdächtigen Licht erscheinen lassen kannst. Lern eventuell den Fachjargon und lass ihn ab und zu durchklingen. Aber beschaff dir vor allem eine gute Tarnung.« Jane Austen ließ im 18. Jahrhundert ihren Roman Northanger Abbey mit dem kuriosen Satz beginnen: Niemand, der Catherine Morland als Kind gekannt hätte, wäre auf den Gedanken gekommen, dass sie zur Romanheldin bestimmt sei. Ähnlich geht Harry Matthews vor. Und mich interessiert, ob nach seiner Auffassung der literarische Betrieb des 21. Jahrhunderts solche direkten Verweise auf die Fiktionalität eines Textes überhaupt noch zulässt. Schließlich werden die Buchhandlungen Jahr für Jahr mit stromlinienförmigen Geschichten überschwemmt. Linear erzählte Kriminalromane scheinen dem Publikumsgeschmack eher entgegenzukommen als Stoffe, die den Erzählprozess selbst zum Gegenstand des Erzählens machen. Ich sehe das anders. Auch diese Geschichten sind immer noch bedeutungsvoll. Auch da geht es um die Erfahrung des Schreibens. Als Schriftsteller wünsche ich mir, Menschen zu sensibilisieren für die Art von Wirklichkeit, die sich für sie während des Lesens eröffnet. Es wäre vermessen zu behaupten, dass meine Literatur eine andere Dimension öffnet. Nein, es ist ganz einfach das, was es ist. Und darin liegt die Nähe zum Leben, zu dem, was manchmal so schwer zu akzeptieren ist. Natürlich hat es Veränderungen gegeben im Literaturbetrieb. Aber möglicherweise sind die gar nicht so tiefgreifend, sondern nur Modifikationen älterer Booms in den Literaturmoden. Egal ob Finnegan's Wake oder Robert Walser, nach wie vor möchten die Menschen, dass Literatur in erster Linie erzählen soll. Sie möchten gefüttert werden. Und eine der Möglichkeiten des Autors besteht eben darin, ihren Hunger gerade dadurch zu stillen, dass er sie nicht füttert. Unser Essen im Chez Patrick ist beendet. Nach einem doppelten Calvados, auf den Harry Matthews bestanden hat, machen wir uns auf den Weg zu seiner Wohnung, um das Gespräch weiterzuführen. Auf dem Weg dorthin gehe ich noch einmal die Fakten durch, die sich während meiner Recherche angesammelt haben. Zeit genug dafür habe ich ja. Wichtigste literarische Einflüsse während seiner ersten Zeit in Paris: der 1933 verstorbene Raymond Roussel, genauer gesagt dessen Roman Locus Solus, in dem Klangassoziationen und Wortspiele eine große Rolle spielen. Dann Raymond Queneau sowie der britische Mythenforscher Robert Graves. Darüber hinaus hat ihn die Musik Richard Wagners in seinem Schreiben beeinflusst. Nach 27 Ablehnungen 1962 der erste Roman, Conversions, Umwandlungen. In den USA ein kommerzieller Erfolg. Gründung einer Zeitschrift für experimentelle Literatur, die allerdings schnell pleite geht. 1966 mit Cluth der zweite Roman, ein Flop. Ebenso einige Jahre später die längere Erzählung The Sinking of the Odradek Stadium. Harry Matthews' Leben als amerikanischer Künstler in Paris ändert sich Anfang der 1970er radikal, als er den französischen Übersetzer seines ersten Romans kennenlernt, den 1936 geborenen Schriftsteller Georges Perec. Beide suchen das Experimentelle und Witzige in der Sprache, sind auf der Suche nach immer originelleren Ausdrucksformen. Georges Perec ist es auch, der ihn später bei der Gruppe Oulipo vorstellt. Harry Matthews bewohnt mit seiner Frau, der französischen Schriftstellerin Marie Chaix, eine komplette Etage. Ein kleiner Aufzug führt in sein Büro, zwei Stockwerke Höhe. Überall liegen Korrekturfahnen herum, in mehreren Sprachen beschriebene Blätter, Zigarrenkisten und natürlich Unmengen von Büchern. Drei davon liegen aufgeschlagen neben meinem Aufnahmegerät. Erzählungen von Henry James. Ich frage Harry Matthews, was ihm an diesem Romancier so wichtig ist. Mich haben vermutlich viele Autoren geprägt, aber James war einer, der mich mehr oder weniger direkt beeinflusst hat. Durch seinen Blick auf das Abseitige, als sei es das Normalste von der Welt. Er konnte Szenen und Geschichten konstruieren, die nicht aus seiner persönlichen Erfahrung kamen. Anders als Defoe beispielsweise, war er niemals in Geldnot. Aber trotzdem hat er geschrieben, als hinge sein Leben davon ab. Außerdem lebte er genau wie ich als Amerikaner in Europa. Und gerade deshalb fühlte ich mich ihm nahe. Denn er war hartnäckig in seiner Kunst. Seinen Willen zu schreiben, auch dann, als alle, auch sein Bruder, ihn aufforderten, mit diesem Blödsinn aufzuhören. Er brachte sich an seine eigenen Grenzen. Und bei ihm fehlt nichts, was Literatur ausmachen sollte. Henry James als Vorbild für einen experimentellen Autor, der mit Sprache spielt, statt sie nur zum Geschichtenerzählen zu benutzen, schwer nachvollziehbar? Doch dann reden wir über Henry James' Erzählungen, das Durchdrehen der Schraube oder der Wunderbrunnen. Stoffe, die auf die intensive Beschäftigung mit den abgründigen Seiten des Menschen zurückgehen. Was Harry Matthews an diesen Geschichten jedoch besonders gefallen musste, ist Henry James' völliger Bruch mit der Forderung nach einem logisch nachvollziehbaren Schluss. Für Harry Matthews ein Grund, es 1987 mit einem Roman zu versuchen, der dem Bauplan eines Querschnitts durch die Gesellschaft anhand exemplarischer Figuren folgt. Ihn jedoch gleichzeitig als Vehikel benutzt, um die Unmöglichkeit solchen Erzählens für unsere Zeit darzustellen. Damals, sagt Harry Matthews, war ich natürlich nicht unbeeinflusst von diesem ganzen Gerede über den Tod des Autors und das Verschwinden klar strukturierter Figuren. The challenge I set myself was to write a book which was modernist. Ich habe mir die Herausforderung gestellt, ein modernes Buch zu schreiben, was immer das heißen mag. Nicht postmodern, aber modern. Und eingängig sollte es sein. Jedes Kapitel ist in konventioneller Prosa geschrieben. Nicht unbedingt, was den Stil angeht, aber was das psychologische Beziehungsgeflecht zwischen den einzelnen Akteuren betrifft. Dafür jeweils den richtigen Schreibstil zu finden, war sehr erhellend für mich. Modern an dem Buch ist, dass das eigentlich Bedeutende nicht gesagt wird. Man kann es nur verstehen, wenn man es zu Ende gelesen hat. In auffälliger Anlehnung an Henry James' Romane und an Harry Matthews' Leben mit Niki de Saint-Phal wird in Zigaretten das Beziehungsgeflecht einer Gruppe von Bohemians, sechs Männern und sieben Frauen, beschrieben, die durch Hass, Neid und Intrigen miteinander verbunden sind. Die einzelnen Kapitel stellen jeweils zwei Personen in den Mittelpunkt. Ihre Unfähigkeit zu empathischer Kommunikation, ihre Manöver, um sich unter Wahrung der gesellschaftlichen Fassade gegenseitig zu schaden. Unter der Oberfläche des konventionell gestrickten Romans brodelt es. Matthews platziert ständig winzige Details, die seine Figuren in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen, als man es nach dem Gang der Handlung und der Charakterisierung der Protagonisten vermuten könnte. Harry Matthews reicht mir die deutsche Ausgabe seines Romans, 1991 bei Suhrkamp erschienen. Gleich zu Anfang ist eine Stelle unterstrichen. Wenn man die nicht ernst nimmt, sagt Harry Matthews, versteht man das ganze Buch nicht. Ich wollte dahinter kommen. Ich nahm mir vor, eines Tages ein Buch über diese Leute zu schreiben. Ich wollte die ganze Geschichte wissen. Der klassische Ich-Erzähler am Beginn einer Story. Nur mit dem Unterschied, dass er für die nächsten 300 Seiten verschwindet und statt seiner den allwissenden Autor erzählen lässt. Erst am Ende des Romans erklären sich Raffiniertheit und Sinn dieses Kunstgriffes. In dem Roman Zigaretten stellt sich heraus, dass der Ich-Erzähler, der am Anfang auftaucht und erst im letzten Kapitel wieder da ist, ein verwerflicher Charakter ist, sadomasochistisch und brutal. Dadurch realisiert man, dass man das ganze Buch eigentlich nochmal lesen müsste, denn nichts ist so, wie man dachte. Das Erzähler-Ich hat tatsächlich ein Buch über seine Peergroup geschrieben. Allerdings ist er selbst in einer der Figuren versteckt. Doch Cigarettes berührt auch ein Thema, das ich in meinem Gespräch mit Harry Matthews möglichst vermeiden will, da es mich nun wirklich nichts angeht, seine Beziehung zu Niki de Saint-Phalle. Irgendwann in den 1960er Jahren war die Ehe der beiden dermaßen zerrüttet, dass sie sich trennten. Niki de Saint-Phalle wurde eine gefragte Bildhauerin, die vor allem mit ihren überdimensionalen Nana-Figuren für Aufsehen sorgte. Doch sie musste auch einige Male wegen schwerer seelischer Zusammenbrüche in die Psychiatrie eingewiesen werden. Der Roman Zigaretten wurde für Harry Matthews zur Vergangenheitsbewältigung in eigener Sache. So geht das fünfte Kapitel richtig unter die Haut. Es beschreibt das Martyrium Niki de Saint-Phalles während ihrer Zeit in der Psychiatrie, ihre Wahnvorstellungen und Todesahnungen. Meine Kehle ist voller Disteln. Ich möchte so manchen Durst vollbringen. Oh, mein Psychiater. Der Mensch ist zum Stallvieh geworden. Sie selbst zahlen Steuern an den Viehstall. Sie wissen, wir alle enden im Schmortopf. Die Leute essen gern daraus. Und an die Jungen wurde Befehl erlassen, sich zu vermehren und dann einander die Säfte bis aufs Mark auszusaugen. Geht es also doch um eine Literatur, mit deren Hilfe das Leben gemeistert werden kann? Das Erzählen als selbsttherapeutische Maßnahme des Schriftstellers? Bitte nicht, sagt Harry Matthews. Kein Autor könne von seinem Leben absehen, wenn er schreibt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er nur darüber schreiben kann. Die wesentliche Wahrheit, was das Schreiben und seinen Bezug zum Leben angeht, ist folgende. Schuhe werden aus Leder gemacht. Aber das sagt noch nichts über den Schuh aus. Ist von Stevenson. Und ich benutze dieses Zitat in jedem meiner Kurse über kreatives Schreiben. Besser als ich es sagen könnte, drückt es aus, was Leben ist. Der Rohstoff erzeugt keinen Sinn. Es ist das Werk, das Bedeutung erzeugt. Ich habe den Satz als Motto über eine erste Essay-Sammlung gestellt. Ich weiß auch nicht, ob man mehr über ihn sagen sollte, denn für mich ist er so etwas wie ein buddhistischer Koan. Je öfter man darüber redet, desto mehr Deutungen ergeben sich. Dabei zähle nicht die Richtigkeit der Ideen und Eindrücke, sondern der Denkprozess selbst, der im Vorfeld und während des Schreibens stattfindet. Die Verwirrung, mit der der Schriftsteller dabei konfrontiert wird, ist nach Harry Matthews Ansicht einer der produktivsten Geisteszustände, in die ein Künstler geraten kann. Überhaupt sei es wichtig, illusionslos und mit der Aussicht auf den größtmöglichen Misserfolg zu arbeiten. Henry James hat mal gesagt, ein ernsthafter Leser erzählt einem anderen davon, der wiederum dem nächsten. Und so dauert es eben, bis man weiß, was ein Buch wirklich wert ist und ob es zu einem Klassiker wird. Und das wechselt auch ständig. Zwischendurch können Zeiten kommen, wo man die Klassiker für Idioten hält. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Welchen Wert hat ein Klassiker heute noch? Beim Lesen habe ich da eine ganz simple Methode. Ich schnapp mir das Buch, lese die ersten beiden Sätze. Wenn die gut sind, mache ich mit der ganzen Seite weiter. Ist die ebenso passabel, die zweite. Und dann das ganze Buch. Wir reden weiter über Harry Matthews literarische Vorfahren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Währenddessen brüht er einen Kaffee auf, der so stark ist, als wolle er Henry James und Raymond Roussel damit wieder zum Leben erwecken. Ich lehne dankend ab und frage ihn stattdessen, wie kann man in seinem eigenen Schreiben Schriftsteller wie Henry James mit solch schweren avantgardistischen Brocken wie Roussel zusammenbringen? Er zeigte mir, dass es möglich ist, fiktional zu schreiben, ohne den geringsten Bezug zu tatsächlichen Begebenheiten oder der Realität haben zu müssen. Roussel hatte das Prinzip, nie über etwas zu schreiben, was er selbst erlebt hat. Es gibt niemanden, der meinen Prosastil so radikal verändert hat wie Raymond Roussel. Sein Französisch ist unglaublich bizarr. Er brachte mir bei, dass auf jeder geschriebenen Seite als einzige Realität die Realität der Sprache gilt. Ich habe ihn zwar nicht kopiert, aber ich habe angefangen, mit ähnlichen Methoden zu experimentieren. Harry Matthews erfährt durch Raymond Roussel, dass Sprache und Wirklichkeit nicht kompatibel sind. Literatur bildet die Realität nicht ab, sondern erschafft eine neue. Roussel war für Harry Matthews einer der ersten Autoren, die eine der klassischen Paradoxien der Literatur radikalisierten. Der Leser hält den Stoff, eine erzählte Geschichte, für wahr, obwohl er genau weiß, dass sie erfunden ist. »Wie siehst du das?«, fragt er mich. Ich antworte mit einer Geschichte, die ich kürzlich in der Straßenbahn erlebt habe. Ein kleines Mädchen erzählt seiner Mutter, dass es auf der Straße ein Cabrio gesehen hat. Das Auto wurde von einem Elefanten gesteuert, der ein Bier trank. Die Mutter fragt, ist das eine wahre Geschichte? Und das Kind antwortet, natürlich, habe ich gerade eben erst erfunden. Sehr gut. Ich agree totally. Der ideale Schriftsteller, so Harry Matthews, lebt davon, dass Fiktionen ebenso wirkmächtig sein können wie die Realität. Einen der Gewährsmänner hierfür sieht Harry Matthews in Daniel Defoe. Der Autor des Robinson Crusoe verfasste einen packenden und angeblich authentischen Bericht über die Pest in London, die er selbst gar nicht erlebt haben konnte. The obvious appeal is presented as a documentary. Als Beleg für die Echtheit seines dokumentarischen Berichts dient Defoe lediglich die Behauptung, dass er alles selber mitgemacht habe. Das ist wirklich wie mit dem kleinen Mädchen. Stimmt das alles, was du da erzählst? Na klar, habe ich doch selber erfunden. Defoes Pest-Dokumentation ist komplett erfunden und bekommt gerade dadurch eine wesentlich größere Autorität als ein amtlicher Report. Albert Camus Pest ist nicht annähernd so gut. Naja, vielleicht sollte ich es einfach nochmal lesen. Harry Matthews war sein Leben lang ein umtriebiger Autor, der nicht nur in der Literatur vergangener Zeiten zu Hause war und ist, sondern auch in ganz Europa und den USA ständig nach neuen Impulsen suchte. Als sein Freund Georges Perec Anfang der 1970er Jahre einen Roman veröffentlicht, in dem kein einziges Mal der Buchstabe E vorkommt, erzählt der ihm von der Schriftstellervereinigung Ulipo, in der solche Experimente Programm sind. Doch was ist das, Ulipo? Ulipo steht für Ouvroir de Littérature Potentielle, Werkstatt für potenzielle Literatur. Raymond Queneau, Autor der Romane Zazie in der Metro oder Heiliger Bimbam, ist 1960 neben François Le Lyonnais einer ihrer Gründer. Er lieferte das Motto: Seien wir lieber intelligent, bevor wir seriös werden. Oulipo ist keine rein französische Angelegenheit. Zu ihr gehören der Australier Ross Chambers, der Italiener Italo Calvino sowie aus Deutschland der Lyriker Oscar Pastior. Die Oulipoten wollen die Grenzen der Sprache durch einen ganzen Katalog experimenteller Verfahren erweitern. Wie zum Beispiel das Verbot, bestimmte Buchstaben, Redewendungen oder Adjektive zu verwenden. Jedes Mitglied ist gehalten, neue oulipotische Verfahren zu erfinden. Ein exklusiver Verein, in dem noch lange nicht jeder Mitglied werden kann. Ich war überhaupt nicht daran interessiert, zu Oulipo zu gehören. Genau genommen hatte ich schreckliche Angst, mit Leuten wie Italo Calvino oder Raymond Queneau in einem Raum zu sitzen. Und mir ist genau das passiert, was sehr häufig passiert. Ich war eingeladen als Ehrengast in François Le Lyonnais Haus in Boulogne, außerhalb von Paris, zum Mittagessen. Also fuhr ich hin. Ich habe mich offenbar nicht daneben benommen, denn beim nächsten Mal wurde ich in die Gruppe gewählt. Und dann fing ich an, so zu arbeiten. Veröffentlichte mein erstes Buch auf Französisch, das aus zusammengemixten und pfiffig kombinierten französischen Redensarten bestand. Kein einziges Wort von mir. Ich blieb dabei und hatte immer meinen Spaß. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich bei denen richtig zu Hause fühle. Sie wurden so eine Art Familie für mich. Es ist eine besondere Familie, in die Harry Matthews im Jahr 1970 aufgenommen wird. Denn die Oulipoten begreifen Literatur in erster Linie als Bestandteil der Unterhaltungskultur. Auf hohem Niveau werden dabei alle nur erdenklichen Möglichkeiten der Sprache ausgelotet. Für Harry Matthews von Beginn an das bestimmende Thema seiner Erzählungen. Durch den Einfluss der Oulipoten ändert er zwar nicht seinen Stil, wohl aber seine Arbeitsweise. Denn Bücher, so das Selbstverständnis von Oulipo, entstehen in einer Werkstatt, in der ständig neue Methoden erfunden und ausprobiert werden. Harry Matthews erzählt von seiner eigenen oulipotischen Erfindung, die er Perverbierung nennt. Redensarten und Sprichwörter werden so verändert, dass sie nach dem dritten Wort kombiniert, aber trotzdem noch erkannt werden können und Sinn ergeben. Ein Verfahren, das jeder Mensch im Alltag kopieren kann. Ein gebranntes Kind bringt seinen eigenen Stuhl mit. Nicht eingeladene Gäste scheuen das Feuer. Wer einmal lügt, setzt kein Moos an. Einem rollenden Stein glaubt man nicht. Wer spät kommt, ist ein schönes Weib. Die Wahrheit bestraft das Leben. In der Oulipo-Gruppe entstehen neue Freundschaften. Wehmütig erzählt Harry Matthews von dem deutsch-rumänischen Lyriker und Oulipo-Kollegen Oscar Pastior, der 2006 verstarb. Mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Vorleser. Er sprach nicht Französisch, aber ich habe seine Lesungen hier erlebt. Vor Leuten, die nicht im geringsten an auffälliger oder experimenteller Poesie interessiert waren, aber sie waren völlig aus dem Häuschen. Er war ein unglaublicher Vorleser. Englisch sprach er auch nicht, aber als ich einige seiner Gedichte übersetzte, zeigte er oft mit seinem Finger auf ein übersetztes Wort und sagte, das ist falsch. Es geht um die Gebrauchstiefe von Sprache, die Kombination völlig unterschiedlicher Jargons wie dem wissenschaftlichen Diskurs und dem Gossenslang, bis hin zur Vermischung mehrerer Sprachen. So entwarfen Harry Matthews und Oscar Pastior beispielsweise zusammen ein deutsches Gedicht, bestehend aus Worten, die im Englischen und Deutschen absolut gleich aussehen, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Harry Matthews kramt in einer Schublade, holt eine CD heraus, um sie mir vorzuspielen. Ihr Titel? Bielefelder Kolloquium für neue Poesie. Wörter, die zwei deutsche Wörter erzeugen. As best, at man, dingfest, hell rot, her gang, Mutter Tag. Es heißt Suchtaste. Such taste. Nun also hops. Nun also hops. Ran an die Hose. Lass den Hansel locker fallen. Lass man rein, die Barfußfee mag Asmol atmen. Furze nun Romansplitter, alter Lurch. Bellmann gut fern, Mantelgermane. Harry Matthews erzählt, dass solche Kabinettstückchen oft Resultat eines wochenlangen kollektiven Suchens und Ausprobierens sind. Die Texte werden so lange in Frage gestellt, bis der Autor mit dem Ergebnis zufrieden ist. Dabei sind die Treffen der Ulipoten alles andere als ermüdende Vorlesenachmittage. Ich frage, wie man sich diese Meetings vorstellen kann. Klar, ich kann Ihnen alles erzählen. Wenn Sie mir versprechen, darauf hinzuweisen, dass ich einerseits Schriftsteller bin und andererseits Ulipot. Aber ich bin kein ulipotischer Autor, obwohl Ulipot mir sehr geholfen hat beim Schreiben. Also unsere Treffen, die finden einmal im Monat statt an einem Samstag. Wir haben eine feste Tagesordnung, die verschiedene Themen beinhaltet. Das erste ist Kreativität. Mindestens eine Person muss eine abgeschlossene Arbeit vorlegen, die entweder eine alte ulipotische Methode enthält oder eine neue Variation davon. Eine winzig kleine Arbeit. Dann essen wir zusammen zu Abend. Der nächste Punkt ist relativ neu, nennt sich Wiederkäuen. You would have two source poems. And then you would create a third poem which consisted of references to these two poems. Man nimmt zwei Gedichte und konstruiert daraus ein drittes, das aus Elementen der beiden anderen besteht. Dieses Weiterverwerten, das mag ich sehr. Die anderen kommentieren, diskutieren mit dir und geben Tipps für deine neuen Projekte. Und die dritte Kategorie nennt sich Unterwanderung und bezeichnet ulipotische Texte, die von Autoren außerhalb der Gruppe geschrieben wurden. Bei aller Liebe zu seinen Freunden und Kollegen von Ulipot bleibt Harry Matthews sich selber treu. Streng und ausschließlich nach ulipotischen Regeln zu schreiben, lehnt er ab. Eine Geschichte soll immer und zuallererst mitreißend erzählt werden, wenn auch unkonventionell. Ein originelles Beispiel hierfür ist seine 1980 veröffentlichte Geschichte »Ländliche Küche in Zentralfrankreich – Farce Double«, die vom Deutschlandfunk auch als Hörspiel produziert wurde. Der Mitschnitt dieser Aufnahme ist mein Gastgeschenk an Harry Matthews. »Leg sie mal ein«, sagt er. »Ich werde zwar kaum etwas verstehen, aber trotzdem.« Hier nun heute ein altes französisches Regionalgericht, das Sie einmal ausprobieren sollten. Versuche anmaßender Köche, es zu verfeinern, haben seine im Wesentlichen herzhafte Natur nicht mildern können. Es verlangt einige Geduld, aber Sie werden für Ihre Mühe reich belohnt werden. La cuisine del pays. La cuisine del pays. Provenance centre de France. Harry Matthews, selbst ein leidenschaftlicher Koch, erzählt hier scheinbar von einem Rezept. Gefüllter Lammschulter-Rollbraten aus der Auvergne. Doch je weiter der Text sich entwickelt, desto komplizierter wird die Zubereitung, desto mehr beschleicht einen das Gefühl, dass es hier eben nicht um eine Kochanleitung geht. Die Anweisungen geraten vom Hundertsten ins Tausendste und werden dadurch immer absurder. Ziehen Sie die Kasserolle langsam aus dem Backofen und stellen Sie sie sachte auf einen mit einer dreifach gefalteten Decke bedeckten Tisch. Jetzt werden Sie Hilfe brauchen. Rufen Sie jemanden herbei, einen Freund, einen Nachbarn, einen Ehemann, einen Geliebten, einen Verwandten oder aber einen Gast und schieben Sie zu zweit 4 breite Holzspatel, von jeder Seite einen, unter den Braten und, Achtung, Achtung, Achtung, heben diesen auf eine Servierplatte. Die Platte sollte auf einer weichen Fläche ruhen, einem Kissen etwa oder einer Matratze. Alsbald stellt sich die Frage, wer kochte eigentlich jemals dieses komplizierte Essen, wann und für wen? Und auch, war der Koch vielleicht ein bisschen zu oft am Rotwein? Mittendrin erzählt er eine völlig andere Geschichte. Er geht sich in soziologischen oder agrikulturellen Betrachtungen und wird immer depressiver. Es ist mit Trauer zu bemerken, dass La Tour Lambert, wie der Rest der Welt, beträchtliche Wandlungen erfahren hat. Die Schäfer treiben ihre Herden nicht mehr zu Fuß aus dem Süden hinauf, sondern befördern sie mit Lastwagen. Die Seen sind leer geangelt und Ersatz für den Schast wird eingefroren vom Balkan importiert. Der Enkel des letzten Stellmachers arbeitet im Fremdenverkehrsbüro und heißt moderne Pilger willkommen, die keinen Wein mehr mitbringen. Er ist einer der ganz wenigen seiner Generation, die noch im Ort geblieben sind. Glücklicherweise ist die Zukunft der Fachstuble wenigstens fürs Erste gesichert. Zu dem Lamm passt pürierter Sauerampfer. Tolle Produktion, sagt Harry Matthews. Aber nur wenige hätten bisher herausgefunden, um was es da geht. Ob ich dazugehören würde? Da ich fast alle Interviews mit ihm gelesen habe, antworte ich, dass es nach meiner Auffassung dabei um das letzte Abendmahl geht. Unklar sei mir allerdings immer noch, wer der Koch ist. Dann verrate ich es auch nicht, grinst Matthews. Nur so viel. Das Verfahren, das ich hier anwende, nennt sich Ikonotropie. Es geht auf den britischen Mythenforscher Robert Graves zurück. Eine bereits bekannte Geschichte wird unter einem anderen Aspekt erzählt oder in ein Genre transportiert, das mit dem der Ursprungserzählung nichts gemein hat. Spektakuläres Beispiel: der Film »Das Leben des Brian« von Monty Python, in dem die Leidensgeschichte Christi als Komödie erzählt wird. Amerikaner, so Harry Matthews, komponieren Handlung und Figuren ihrer Romane bis in die kleinsten Details. Wenn Nebenstränge auftauchen, müssen diese der Darstellung und Entwicklung eines Konflikts dienen. Von Europäern könnten sie lernen, dass es beim Schreiben in erster Linie um die Herrschaft der Fantasie geht, so unwahrscheinlich ihre Ergebnisse auch sein mögen. Das bringt mich auf den eigentlichen Anlass meines Besuches, hier in Paris bei Harry Matthews. Sein Roman »Mein Leben als CIA«, den er mit über 70 Jahren veröffentlichte und der sein größter kommerzieller Erfolg ist. Bereits an der Titelgebung merken eingefleischte Kenner der Prosa Harry Matthews, dass hier etwas nicht stimmen kann. Denn ganz gegen seine Gewohnheit hat der Autor seinem Werk ein programmatisches Etikett verpasst. Ein Insider-Spionageroman, der zu allem Überfluss den 11. September zum Hintergrund hat. Allerdings den von 1973, dem Jahr des Militärputsches in Chile. Leugne, ein Agent zu sein. Und man denkt, dass du vielleicht einer bist. Sag, dass du einer bist, und man weiß, dass du keiner bist. Ein Geheimagent ist nur so lange nützlich, solange er geheim bleibt. Es kann durchaus sein, dass ein öffentliches Bekenntnis die Leute zum Schweigen bringt. Obwohl es in Frankreich immer Skeptiker gibt, die dahinter eine List vermuten würden. Harry Matthews spielt in dem Roman nicht nur mit dem Genre des Agenten- oder Spionageromans, sondern er macht sich als Autor zu einer Art Doppelagent. Beide Missionen, die des Schriftstellers Harry Matthews und die der gleichnamigen Figur, werden erfüllt. Allerdings eine Spur zu gut. Der vermeintliche CIA-Angestellte im Buch übertreibt es reichlich mit seinen Enthüllungen und streng geheimen Informationen, über die er angeblich verfügt. Die auf Partys und Vernissagen zu seinem eigenen Vergnügen ausgeplauderten Pseudogeheimnisse bringen ihn in ernste Schwierigkeiten. Anfang des Monats erhielt ich einen Brief von der sowjetischen Tourismusbehörde. Ich wusste, dass die Tourismusbehörde in Wirklichkeit das zweite Direktorat des KGB war. Der Brief forderte mich auf, mich in der folgenden Woche zu ihnen ins Büro zu begeben. Dort saßen bereits zwei in sowjetischen Illustrierten blätternde Männer. Matthews, was glauben Sie, warum Sie herbestellt worden sind? Wo waren Sie während der Stunden vor der Sabotage unserer Tupolev 144 in Le Bourget? Warten Sie, da war ich im Georges V. und habe mit der Frau des sowjetischen Botschafters Kanaster gespielt, oberstes Stockwerk. Die Zimmernummer habe ich vergessen. Die Frau des Botschafters war zu dieser Zeit nicht in Paris. Wo waren Sie? Sie hat aber gesagt, dass sie es sei. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass sie an dem Anschlag beteiligt war. Schon bald ist dem durch eigenes Geplapper zum Spion gewordenen Erzähler ich jeder auf den Fersen, der in der französischen Hauptstadt als Geheimagent tätig ist. Inklusive einer neofaschistischen Gruppe, der er irrtümlicherweise ein Lied vorgesungen hat, das ihr nicht passt. Seine Rolle wird zum Selbstläufer. In einer hanebüchenen Verfolgungsjagd durch ganz Frankreich, heimlich unterstützt von einer Auftragskillerin des israelischen Mossad, nimmt die Geschichte doch noch ein gutes Ende. Ich hatte gut gelebt und nie mehr als $10,000 pro Jahr für laufende Kosten ausgegeben. Was die meisten nicht davon abhielt, mich für einen Millionär zu halten. Als CIA-Agent abgestempelt zu werden, war genau das Gleiche. Und was das öffentliche Leben betraf, noch schlimmer. Zu beteuern, ich sei nicht CIA oder schwul oder extrem reich, war, das hatte ich schnell begriffen, reine Zeitverschwendung. Es ließ lediglich weiterhin die Möglichkeit offen. Ich war verrückt, es so wichtig zu nehmen. Aber ich tat es nun mal. Was ich oft gefragt werde zu meinem Leben als CIA, sag mal, ist das alles wahr? Was davon ist autobiografisch? Was ist erfunden? Ich sag dann meistens, ja, es ist alles wahr und alles erfunden. Es ist wichtig, eins immer wieder zu sagen. Wenn du einen Klassiker liest, dann weißt du doch, dass das nicht wahr sein kann. Fiktionale Literatur definiert sich schließlich darüber, dass sie erfunden ist, sonst wäre sie ja keine. Ja, stimmt, als Autor lüge ich dich an, habe ich mir alles aus den Fingern gesogen. Andererseits aber werden Fiktionen manchmal realer als alles andere, was uns im Leben begegnet. Annähernd 40 Romane, Erzählungen, Gedicht- und Essaybände sowie unzählige Übersetzungen hat Harry Matthews veröffentlicht. Nach wie vor ist er offen für neue künstlerische Impulse. Oft entstehen neue Ideen durch die Beschäftigung mit anderen schöpferischen Strategien. Meine Begegnung mit Harry Matthews kommt langsam an ihr Ende. Als ich mich verabschiede, um meinen Zug am Gare du Nord zu erreichen, begleitet mich Harry Matthews zu einem Taxistand. »Ich bin angenehm überrascht«, sagt er. »Ich hatte erwartet, jetzt rauscht ein junger Schnösel rein, der mir das Mikrofon unter die Nase hält und mich über Niki de Saint-Phalle ausquetscht. Stattdessen kommt jemand, der gerne Wein trinkt und französisches Essen mag. Mit einem Klaps auf die Schulter gibt er mir ein Buch. »Hier«, sagt er, »The New Tourism, mein neuester Gedichtband, für dich.« Willkürlich schlage ich das Buch auf und lese: Wo ist das, wo ich herkam? Und wo ist das, wo ich gestrandet bin? Ein Teil der Landkarten ist schwarz. Der Rest in geborgter Sprache. Alles, was erfunden ist. Eine Begegnung mit dem Schriftsteller Harry Matthews. Von Michael Reitz. Es sprachen Hartmut Starnke, Edda Fischer und Gregor Höppner. Ton und Technik Gunther Rose und Kiwi Hornung. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.